Hier ist der Informationsdienst Büscher und Hofschulz aus Bonn. Heute mit Informationen aus dem Daimler-Benz-Konzern. Das Auto kommt, zumindest in seiner Weiterentwicklung, nie zum Stillstand. Noch Fragen, Hofschulz? Ja, Büscher, mit dem Auto. Also da muss ich sagen, bei den Landtagswahlen, das ist mir doch aufgefallen, das von Ihrer Partei mit den 5 Liter pro Mark Benzin, das war wohl nix. Das ist wohl nach hinten losgegangen, nicht wahr, Büscher? Ja, Hofschulz, da haben Sie wahrscheinlich die politischen Verhältnisse in diesem Land noch nicht begriffen, wenn ich Ihnen das vielleicht gerade mal erklären darf. Ja, ich bitte, meine, Büscher. Wenn ich etwas weiter ausholen möchte, die Hörer wissen das ja sicher, dass sie selbst Daimler-Fahrer sind. Ja. Und was soll man von so einem schon erwarten, nicht? Also wir haben letzten Sonntag sicherlich einen Einbruch erlebt, aber ich würde sagen, das ist gar nichts gegen das, was Ihnen noch bevorsteht, Hofschulz. Na hören Sie mal, Sie mit Ihrem alten Ford Granada-Büscher, Sie können ja überhaupt nicht mitreden. Ich meine, das ist doch so kein Zustand, wie Sie da immer durch die Gegend gurken mit Ihrer Rostlaube. Das macht ja schon keinen guten Eindruck. Hofschulz, mir fällt nichts ein. Aha, Büscher, das ist bedauerlich, weil wir haben hier noch geraume Sendezeit vor uns und ich meine, das ist klar, dass Ihnen nach der Landtagswahl jetzt nichts mehr einfällt. Das ist ja schon deutlich in den Keller gegangen und wie ich finde, zu Recht nicht, denn wer den Autofahrer hier in einer solch infamen Weise hier zur Kasse bitten will, so geht das ja schließlich nicht, nicht? Mein Mercedes, der braucht natürlich schon 12 Liter, nicht? Aber Ihr Granada ja auch, obwohl er sich kaum vom Fleck bewegt. Hofschulz, wenn ich da gerade einsteigen darf, es ist geradezu symptomatisch für Ihre Partei, dass die Sachen, die Sie hier gerade sagen, natürlich in keiner Weise witzig sind. Also, wenn ich mir Sie anschaue, von Kopf bis Fuß... Ja, dafür sehen Sie wenigstens lustig aus, Büscher, nicht? Das sieht ja aus wie eine Mischung aus Jürgen Möllemann, Abdullah Öcalan, Saddam Hussein und Günther Verheugen. Ja, also, das geht so weit, Hofschulz. Ja, also, wenn ich mir Sie anschaue, Sie sehen aus wie ein zu groß geratener Deo-Roller. Das aber ist gar nicht Sie wahr. Riechen nicht so. Hören Sie mal, Büscher. Hofschulz, das ist ja. Sie haben keinerlei Konzepte für die Zukunft aufzuweisen. Das haben wir schon bei der letzten Wahl beobachtet. Das werden wir bei der nächsten wieder beobachten. Das beobachten wir gerade. Das beobachten wir eigentlich ständig. Ja, doch. Also ja, ich die Zukunftskonzepte schon. Liegen ganz eindeutig auf der Hand. Nicht? Als erstes wird jedem Fernsehmoderator ein Mercedes kostenlos zur Verfügung gestellt mit einer 10-Jahres-Frei-Benzin-Gutschein-Garantie. Und dann bin ich 75 bis dahin und dann kann man mal weitersehen, nicht? Büscher, Sie haben doch da gar keine dementsprechenden Ideen. Sie träumen doch hier nur irgendwelche altkommunistischen Sachen vor sich hin. Ja, da haben Sie ganz recht, Hofschulz. Ist nicht der Mensch des Menschen Freund schon von alters her, Hofschulz? Ja, Büscher, da sagt ja dann auch altes Goethe Tritt. Hier. Moment, ich muss das eben hier nachschlagen. Eigentlich allen Differenzen zum Trotz, Hofschulz, finde ich Sie ganz nett. Ah. Warten Sie mal, ich komme mal zu Ihnen rüber. Ja, ja, Moment, Hofschulz. Vorsicht, ja, Sie fallen da in den Aktenvernichter rein. Sie doch mal. Vorsicht. Was? Ah, au, au, au, aua, au. Liebe Wählerinnen und Wähler, ich melde mich hier von unserer Wahlparty im Lustnauer Tunnelheim. Sie hören jetzt eine neue Folge von Eure Tagesordnung. Die total langweilige Sendung. Also das ist gar nicht wahr. Jetzt sei nicht so vorlaut, A. Ja, wir haben heute wieder viele interessante Beiträge aus Politik und Kultur. Das gab's denn auch selber also nicht. Jetzt red doch nicht immer dazwischen. Das ist ganz, ganz unhöflich. Ja, die Zuschauer mit der Visomatic Einsteckkarte können sehen, ich bin heute rasiert, ja. Und unser erster Beitrag, dazu schalten wir gleich um nach Bonn der auf den Hochgarten. Also das ist doch wohl die Höhe hier. Das ist so also wir hier. Schalten auf die Hofgartenwiese ein bisschen zum Bundeskanzleramt auf der Harthöhe und beim Roger Moore-Denkmal. Also jetzt hör doch endlich auf, hier an den Knöpfen rumzuspielen. Du verstellst hier das ganze Mischpult. Das klingt total scheiße. Also wie gesagt, also jetzt hör endlich auf, gell? Wir schalten jetzt um, wie gesagt, nach Bonn. Was? Was? Nichts! Nichts! Kompanie! Meine Damen und Herren, wir melden uns hier live auf der Wüstenwelle. Wir haben ja gerade technische Probleme. Wir haben hier Unmut erregt. Und Martin, was würdest du sagen, wer hat Recht in dieser schwierigen Lage? Also in einer Zeit, wo immer mehr über Verunglimpfung der Bundeswehr gesprochen wird, denke ich, muss man hier doch mal eine Lanze für diese sinnvolle Einrichtung brechen. Und ich bin der Ansicht, dass diese Unmutskundgebungen hier verfassungsmäßig hier in die Schranken gewiesen werden sollten. Da sollte die Gesetzgebung tätig werden. Ja, ich würde auch sagen, Kriegseinsätze, da kann man sich sicherlich streiten, aber wir alle sind uns wahrscheinlich einig in der Frage, die Ehre des deutschen Soldaten ist zu schützen. Und wir müssen auch sehen, dass der Soldat unser Land verteidigt, und zwar in einer Vorwärtsverteidigung, sagt man, glaube ich, hier in Bonn. Wir haben hier gerade miterlebt, wie die Versuche der Bonner Harthöhe, einen Geburtstagsgruß für Helmut Kohl zu entbinden, gescheitert sind an autonomen Quertreibern. Herr Jung, vielleicht eine Analyse der Situation. Also ich bin der Ansicht, dass solche linken Chaoten sofort in die Türkei abgeschoben gehören. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, hier der Situation Herr zu werden, wenn auf solche autoritätszersetzende Weise hier linke Elemente hier ihr Unfug treiben. Ja, ich sehe gerade, die Truppe ist hier gerade erschienen im Studio wieder. Wir können vielleicht, da ja der Geburtstagsgruß für den Bundeskanzler jetzt so rüde unterbrochen worden ist, das hier in kleinerem Rahmen doch noch durchführen. Der Herr General von und zur See Finska ist hier angetreten. Ja. Herr Finska, Sie können vielleicht, Sie haben die Truppe mitgebracht, sehe ich gerade, die hat sich hinten schön aufgebaut. Was wir vielleicht machen können hier, wir können mit der Lautstärke natürlich jetzt nicht so hoch gehen hier im Studio, weil nebenan Frau Pflock arbeitet, aber wir können vielleicht das so machen, dass Sie in den Flüsterton Ihre Kommandos geben und Ihre Truppe dann den Gruß doch noch anbringt. Ja, ich werde es versuchen. Jawohl, hervorragend. Fahren Sie dann doch bitte fort, Herr Finska. Company, Stillstand! Die Augen geradeaus, den Blick zur Rotzfahne nach links. Ja, wir haben leider nur eine Schnapsfahne auftreiben können. Stört Sie das, Herr Finska? Nein, dann werde ich dich befehlen, den Blick zur Schnapsfahne nach links zu richten. Hervorragend. Den Blick zur Schnapsfahne nach links. Dem Bundeskanzler zum Geburtstag einen Glückwunsch. Glückwunsch! Glückwunsch! Glückwunsch! Glückwunsch! Und ich finde, wir sollten jetzt ein Ständchen bringen. Wir singen jetzt ein bekanntes Lied von Udo Jürgens. Bitteschön. Einmal den Kopfbedeckungen auf! Jawohl! Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man richtig schwer. Mit 66 So, also jetzt aber zu unserem nächsten Beitrag. Und zwar, jetzt lass endlich mal hier das Mischpult in Ruhe. Das ist doch so kein Zustand. Jetzt kommt ein ganz interessanter Beitrag. Und zwar geht's da nämlich um die Tübinger Kunsthalle. Warte mal, jetzt erstmal eine Rasierpause, damit du dich rasieren kannst. Du hast schon Stoppeln im Gesicht. Ich hab mich erst neulich rasiert. Also jetzt gibt's einen interessanten Beitrag zu Götz Finskay und der Kunsthalle. Nein, jetzt und gibt's alle Musik. Kunstfreunde, was für Musik denn hier? Das klingt ja gar nicht schön. Das ist sicher was. Gallia est divisa in partes tres. Alia jacta sunt. Und die Herren Politiker, die sind alle doof. Und die Herren Politiker, entscheiden, erst mal waschen. Die sind alle doof, die wollen nur unser Geld. Alle schuld daran sind die Amerikaner und die Russen und auch wir, wo wir es zulassen, dass es Atomkraft gibt. Und dann sieht es ganz schlecht aus für alle. Dies hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Das war jetzt aber ganz frech, hier dieses Lied zu spielen, wo Politiker so pauschal hier verunglimpft werden. Dadurch, dass du jetzt immer am Mischpult rumspielst, habe ich auch vorhin... Also die Sozialdemokratische Partei bleibt in der Mitte. Das muss doch wohl klar sein. Ja, ich habe ganz vergessen, vorher zu sagen, auf der Harthöhe vorhin, das waren Norbert Blümchen und seine drei Sterne-Generäle. Also, jetzt hör doch endlich auf, hier Unfug zu treiben. Als nächstes spielen wir eine neue Folge von... Kulturgüte Europas, Folge 32. Liebe Rentner, wir befinden uns hier heute aus dem Anlass der Einweihung und Taufe des neuen Helmut-Kohl-Denkmals. So, also ich taufe dich jetzt auf den Namen Helmut-Kohl-Denkmal. Ah. Ja, dieses schöne Denkmal ist nämlich auf der Bremer Vulkanwerft hergestellt worden und soll Sie alle, liebe Rentner, an die Sicherheit der Renten erinnern. So, endlich ist er fertig. Entschuldigung. Kann ich Sie gerade mal sprechen? Sind Sie Frau Nüsslein Finskei? Nein, Hallo? Das ist so nicht ganz richtig. Mein Name ist Götz Finskei. Bin der Chef von der Kunsthalle hier gegenüber. Ach, Sie sind der Chef der Kunsthalle, ja, das trifft sich ja sehr gut. Schon seit einigen Jahren übrigens. Vorstellen, Fuchs und Hase, mein Name. Ha, das ist ja Oliver, ein schöner Oliver Name. Fuchs und Hase, ja. Oliver Fuchs und Hase, ja, und Herr Fuchs und Hase, was kann ich dann für Sie tun hier? Ach, gute Nacht. Also, Herr Finskei, ich bin hier gekommen, um über diese Ausstellungseröffnung hier, nee, über das Denkmal zu berichten und ich dachte, ich frage Sie mal vielleicht ein paar Sachen. Moment. Ja, dieses Denkmal besteht aus spritzgegossenem Graphitmarmor mit eingearbeiteten Zahnrädern. Ist das so richtig? Das hatte ich gefunden. Ja, das ist fast richtig. Es wird in der Schweiz in einer Käsefabrik hergestellt. Das Material wird dreimal durchgequirlt und dann muss auch der Käse immer aufpassen mit dem großen Hobel und in die heiße Masse reinfahren und aufpassen, dass es nicht zur Blasenbildung kommt. Das ist nicht einfach. Kann es sein, dass hier Steuergelder veruntreut worden sind an irgendeiner Stelle? Das wäre mir jetzt recht. Also von mir ja nicht, aber vom Tübinger Gemeinderat. Da bin ich mir ganz... gut, das weil die haben ihre guter Aufhänger. Die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und haben auch die alten Verträge nicht gekannt. Kann ich Sie so zitieren, Herr Nüsslein-Finskei? Freilich, aber ohne Namen. Das Denkmal ist jetzt zum 45-jährigen Geburtstag von Christian Schmidt, unserem Bundeskanzler, hier aufgestellt worden. Und warum ausgerechnet hier auf dem Parkplatz? Ja, also da war früher mal eine Tankstelle und jetzt gehört es ja diesem chinesischen Restaurant. Und das habe ich billig bekommen. Also besser gesagt, ich darf jetzt das ganze Leben lang jeden Mittag dort eine Wangtang-Suppe essen und kriege danach noch etwas Lynchies. Und deswegen haben wir es dahingestellt. Herr Finskei, wie ordnen Sie denn das politisch ein, was Sie hier treiben? Also dieses ganze Zeug hier in der Kunsthalle so, wie ordnen Sie das so ein so? Ach so, gleich so zwischen Camembert und Appenzeller, so ungefähr. Ah ja. Rein ideologisch natürlich nur. Andere Frage, Herr Finskei. Vielleicht, wenn Sie mal kurz was zu den Bilanzen sagen würden, wie sehen die aus? Die sind alle gefälscht und wir haben sogar leichte Radierungen vorgenommen. Ja, sind ja auch so Ausstanzungen links an den Rändern, oder? Nein, so plump ist das nicht. Also dieser Kujau, der versteht sein Werk. Also den haben wir extra engagiert und der hat auch 5,80 Mark gekriegt und eine Wangtang-Suppe. Die 5,80 Mark tauchen dann in der Bilanz wahrscheinlich auch nicht auf, ja. Mhm. Ja, so. Wie kommt dann zum Werbungskosten dazu am Ende des Jahres? Ja, Herr Fuchs und Hase, kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun? Gute Nacht. Ja, ich hatte da noch die eine Frage, wie Ihnen dieses Interview jetzt gefallen hat und was Sie denn vorausweisend in vielleicht das nächste Jahrtausend schon für größere Interviewpläne haben, die dann vielleicht auch ein größeres Publikum nach Tübingen locken würden. Also erstens mal will ich Ihnen das überhaupt nicht mitteilen, weil ich so ein grauenhaftes Interview mit Ihnen, Herr Fuchs und Hase. Das ist schade, ich komme von der Zeitung, Herr Finskei. Sowas habe ich also noch nie erlebt. Das wird Ihnen sehr leid tun. Ja, das glaube ich nicht. Und jetzt werde ich mal hier kurz, können Sie mal bitte kurz Ihre Brille abnehmen? Wie bitte? Nehmen Sie mal bitte Ihre Brille ab. Herr Finzka, ich trage überhaupt keine Brille. Ah, jetzt sehe ich es auch. Aha. Ah! Nach diesem Beitrag aus dem Bereich... Sie sind bei der SPD! Also, jetzt red doch nicht immer dazwischen. Binden Sie mich los! Nach diesem politischen Beitrag blenden wir jetzt über zu einem Beitrag aus dem Bereich der Kultur. Sie hören unser Kulturmagazin auf der Wüstenwelle. Cannabis? Noch nicht. Was? Noch nicht. Cannabifon. Das Kulturmagazin. Scheiße, war wieder zu früh. Cannabifon. Das Kulturmagazin auf der Wüstenwelle. Von Opium bis Haschisch. Von Mescalin bis LSD reicht unser buntes Programm. Ja, und heute raucht für euch wieder unser Cannabifon. Ja, und vor lauter sich drehen des Cannabifons ist es mir schon ganz schlecht. Und was für Beiträge haben wir denn heute? Wir haben einen Beitrag über... Wir haben einen Beitrag über Ernst Jünger und seine Drogenerlebnisse hier in Schwaben. Aha. Und dann... Was? Ja. Hä? Ach so. Und dann eine Kurzgeschichte von Gerda Maria Pflock. Die Kurzgeschichte heißt Meine Reise durch Sansibar. Meine Drogenreise durch Sansibar. Ach so. Ja. Und am Ende haben wir dann nochmal was über Ernst Jünger und seine Drogenerfahrungen. In Schwaben? ja. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie heute wieder beim Baden-Badener Disput. Heute nicht aus Baden-Baden, sondern aus Tübingen. Bevor ich Ihnen jetzt hier die anderen Gäste ausführlich vorstelle, hier nur eine kurze Begrüßung an Gertrud Höhler. Guten Abend. Frau Nüßlein-Finzke. Ja, hallo. An Peter Sloterdijk. Guten Abend. Und an Michael Stürmer. Herr Stürmer. Guten Abend. Ja. Wir haben heute einen besonderen Ehrengast, deshalb habe ich die ausführliche Vorstellung der übrigen Gäste erst einmal verschoben. Es ist Ernst Jünger, der vergangene Woche seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Er muss heute leider früher weg, weil er zur Geburtstagsfeier des Bundeskanzlers eingeladen ist. Das ist richtig. Ja. Herr Jünger. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Jünger, wir wollen heute einmal auf Ihre Drogenerlebnisse zu sprechen kommen. Das ist ja in der letzten Zeit immer mehr auch bekannt geworden, dass verschiedene Drogen die Gesundheit gefährden. Aber was haben Sie denn bei Ihren allerersten Drogenerlebnissen so erlebt? So? Und ein General stehen. Stehen. Das ist ja sehr interessant, Herr Jünger. Ja, Herr Jünger, haben Sie denn dann auch irgendwie mal gesundheitliche Probleme gehabt wegen Ihres Drogenkonsums? Nein! Ich mache regelmäßig eiskalt! Morgens! Ja, und abends! Herr Jünger, Sie rauchen ja auch. Ist das denn nicht auch sehr gesundheitsschädlich? Ich habe 45 zu meinen Freunden gesagt. Ich war über... Ja. Ja, Herr Jünger, das hört sich ja sehr ungesund an. Haben Sie Probleme mit Ihrer Lunge etwa? Also, liebe Jugendliche, ich kann euch nur sagen, vor Drogenkonsum muss dringend gewarnt werden. Der Herr Jünger muss jetzt gehen. Er muss abreisen zu Kampol. Nein! Das ist aber schade, dass Sie jetzt gehen müssen. Dann stelle ich jetzt die anderen Gäste noch vor. Hier ganz außen sitzt Frau Höhler. Frau Höhler ist Germanistin und Unternehmensberaterin und zusammen mit ihrem Sohn Abel... Unternehmensberaterin, mein Sohn Abel macht eigentlich die Haupt... Als nächstes hört ihr jetzt die Kurzgeschichte Meine Drogenreise nach Sansibar von Gerda Maria Pflock. Meine Drogenreise nach Sansibar von Gerda Maria Pflock. Ein Stimmungsbild aus dem Süden. Es liest Gerda Maria Pflock. Das Zelt lag brütend unter dem Licht einer starken Sonne. Vor dem Eingang stand der Sandmann und hielt sein Kamel an beiden Höckern aufrecht. Zwischen den Dünen waberte eine Leuchterscheinung am Horizont entlang. Ich beugte mich zu meinem Freund herüber und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Er staunte nicht schlecht über das, was ich gesagt hatte, und hob eine Hand. Zwischen den Fingern hindurch konnte ich erkennen, wie das Kamel vor dem Sand in der Zeltöffnung verschwand und dann nach einer weiteren halben Stunde... Alle, die nicht gern Mineralwasser trinken, sollen aufstehen. Alle, denen beim Bar alkoholfrei schon schlecht wird, sollen aufstehen. Alle, die noch wissen, was ein Vollrausch ist. Alle, die noch wissen, was ein Kater ist. Und die nicht trinken wollen, was sie trinken sollen, sollen aufstehen. Alle, die nicht kotzen, obwohl sie schon randvoll sind, sollen aufstehen. Alle, denen der Führerschein schon abgenommen wurde, sollen aufstehen. Alle, denen Saufen lieber als Essen ist, ihre Leber nicht das Liebste ist. Und die, um Bier zu kaufen, jede Strecke laufen, sollen aufstehen. We'll be right back. Also ich kann als Diskussionsergebnis vielleicht zusammenfassen, dass die Problematik des Drogenkonsums sich nicht hier auf einfache Formeln bringen lassen hat. Auch Herr Sloterdijk hat ja hier unter Verweis auf die Dialektik des Drogenkonsums hier nur bedingt dazu Stellung nehmen können. Aber ich sehe, unsere Sendezeit geht schon wieder dem Ende entgegen und ich werde jetzt deshalb die Gäste verabschieden. Vielleicht kann die Regie zu diesem Zweck schon mal die Musik einspielen, oder? Ja, also ich verabschiede mich jetzt von Gertrud Höhler, von Christine Nüßlein-Finzkei, von Michael Stürmer, von Peter Sloterdijk und von den übrigen Mitwirkenden hier, nämlich von Clemens Kieser, Wiederschauen, Sven Saale, guten Abend, Martin Jung, guten Abend, und Kai Schreiber, gute Nacht. Ach ja, wie ist das eigentlich mit dem Motto von dieser Sendung? Wenn wir uns vielleicht schnell eines ausdenken. Dieses Mal sind wir ausnahmsweise auf diese Situation ein bisschen vorbereitet. Ja, also wir haben hier vorher etwas notiert. Moment. Und deshalb tun wir jetzt nur so, als müssten wir uns das Motto noch überlegen. Ich nehme das Motto hier aus dem Umschlag. Es hat die Gewinnnummer 5219 und heißt... Eure Tagesordnung, unser Sorgenkind.